Mein Name ist Irina. Ich komme aus der Ukraine und spreche muttersprachlich Ukrainisch und Russisch. Außerdem kann ich fließend Englisch, denn ich habe mein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre auf Englisch absolviert. Nun arbeite ich seit 3 Jahren bei einem internationalen Unternehmen in Budapest. Englisch ist unsere Arbeitssprache. Warum ich dann jetzt noch Deutsch lerne? Das ist eine Frage, die ich mir selbst schon mehrmals gestellt habe. Ich hatte Deutsch schon in der Schule, aber damals war mir die ganze Grammatik zutiefst zuwider. Das ewige der, die, das, die unendlich vielen Adjektivendungen, die schwierige Entscheidung, ob nun ein Akkusativ oder ein Dativ stehen muss, die zahllosen Ausnahmeregeln und so weiter. Das war einfach unheimlich schwer für uns. Und je schwerer wir das alles fanden, desto weniger wollten wir mit dieser Sprache zu tun haben. Heute sehe ich das anders. Seit ich in Budapest lebe, habe ich schon mehrfach erlebt, dass Deutsch nicht nur für den Beruf wichtig ist, sondern auch im Alltag richtig Spaß machen kann. In Budapest laufen einem ständig deutsche Touristen über den Weg und ich selbst bin auch schon mehrmals nach Wien und Berlin gereist. Da kam mir irgendwann der Gedanke, dass es schön wäre, wieder Deutsch zu lernen. Nun besuche ich seit 1,5 Jahren regelmäßig Kurse an einer Sprachschule. Aber ich muss zugeben, dass es nach einem langen Arbeitstag nicht immer einfach ist, genug Zeit und Energie aufzubringen, um wirklich effektiv lernen zu können. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, in meinem diesjährigen Sommerurlaub einen Deutschkurs zu besuchen. Ich hoffe, dass mich der Kurs wirklich weiterbringt. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, am Ende des Kurses eine B2-Prüfung abzulegen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Wenn mir das gelingt, dann werde ich in Zukunft meinen Master in Management vielleicht auf Deutsch machen. Meine Stärke sehe ich im Moment vor allem im Leseverstehen, da ich manchmal von den deutschen Kunden E-Mails auf Deutsch bekomme. Mit dem Sprechen habe ich keine großen Schwierigkeiten, wenn ich mich mit dem Thema gut auskenne, wie zum Beispiel in der Arbeit, da ich eigentlich ein kommunikativer und offener Mensch bin und hin und wieder auch mit den deutschen Kunden telefonieren muss. Aber ganz spontan zu sprechen, ist nicht immer einfach. Mein Hörverstehen würde ich auch gar nicht so schlecht einschätzen, da ich, wie gesagt, hin und wieder auf Deutsch telefoniere, regelmäßig einen deutschsprachigen Radiosender höre und manchmal auch einen Film auf Deutsch anschaue. Meine Schwäche ist auf jeden Fall das Schreiben. Da brauche ich sicher noch mehr Übung. Doch, wie heißt es so schön? Übung macht den Meister, und zum Üben mache ich ja jetzt den Kurs.